vor wenigen Wochen die schweren neuen Angriffe im Osten angingen, mit mannigfaltigen Krisen an der Front, befahl der Führer aus wohlerwogenen Gründen die Neuaufstellung von 15 Divisionen. Und er bestimmte, dass ich den Oberbefehl über diese Divisionen übernehmen soll, dass sie mir als Oberbefehlshaber unterstehen. Ich hatte damals schon vor und hatte es selbstverständlich in meinen Plan aufgenommen, wenn möglich, so wie ich es bisher in der Waffen-SS geübt habe, das Führerkorps jeder Division zusammenzuholen, jedem einmal in die Augen zu sehen und zu dem Führerkorps zu sprechen. Inzwischen sind nun vor rund einer Woche Geschehnisse getan worden und haben Geschehnisse stattgefunden, die tief betrüblich sind. Und ich möchte von vornherein sowohl als Oberbefehlshaber dieser Divisionen wie als Befehlshaber des Heimatheeres, zu dem mich der Führer am 20. bestimmt hat, möchte ich von vornherein in allen Dingen zwischen uns Klarheit und offene Aussprache haben. Es wäre völlig falsch, etwas, was unangenehm und was uns allen auf der Seele lastet, einfach unerwähnt zu lassen. Sondern es ist soldatisch und männlich und richtig, wenn man ganz offen über die Dinge spricht und wenn man ganz offen das oder jenes, was notwendig ist, beim Namen nennt. Als im Ersten Weltkrieg im Jahre 1918 die deutsche Front am schwersten rang, da erinnern sich die Alten von ihnen, diejenigen, die damals Soldaten waren, Offiziere waren, Leutnants, Oberleutnants, Hauptleute oder einfache Freiwillige. Da erinnern sich daran, wie schwer die Kriegsführung damals gewesen ist. Wie dann einmal der Zeitpunkt kam, zu dem Soldatenräte, Juden, Zuhälter, Verbrecher, das ganze minderrassige Volk, das der damalige Staat in Freiheit gelassen hatte, wie das aufstand und dem Soldat die Kokarde abriss, dem Offizier die Achselstücke anfasste und herunterriss. Und später, nach dem Krieg, durch die Kriegsgeschichte und die nüchterne kriegsgeschichtliche Feststellung, sowie insbesondere durch die Verlautbarungen und Aussagen unserer Gegner, haben wir dann erfahren, wie nah wir dem Siege gewesen waren, wie auf der anderen Seite das Kriegspotenzial an Nerven, an Menschen und an Transport sich dem Ende zuneigte und wie es wirklich so gewesen ist, dass wir 11:55 aufgehört hatten. Diesmal nun befinden wir uns am Ende des 5. Kriegsjahres. Das deutsche Volk ist in einer unvorstellbar anständigen Verfassung, von einem unvorstellbar anständigen Geist. Die ganze breite Masse der Bauern, der Arbeiter, all der Menschen, die ja unsere Familien sind, aus denen wir alle entsprossen sind, die zu Hause in den Städten sind, sie sind von einer Größe und einer Anständigkeit, dass wir Soldaten an der Front uns bemühen müssen, ihnen gleichzukommen. Vor wenigen Tagen hat hier in der Landes- und Gauhauptstadt, eines großes Teil, der Heimat von einem großen Teil von Ihnen, ein Luftangriff schwerster Art stattgefunden. Und Sie können in diese Hauptstadt Stuttgart hereingehen und können mit dem kleinen Volk, mit den Frauen, den Greisen sprechen, in Hütte und Villa. Da kann jeder von uns sich überzeugen, wie anständig die sind. In einer Richtung ist der Krieg in der Heimat viel, viel schwerer, wie er 1918 war, wie er 1914 bis 18 war, denn die Heimat ist selbst Frontgebiet. Mit unglaublich großen Blutopfern und mit unglaublich großen Leiden. Zum anderen allerdings, wir können an einem Punkt, der für jede Kriegsführung tödlich ist, an den Punkt des Hungers können wir nicht gepackt werden. Weil der nationalsozialistische Staat diese Kardinalfrage jeder Existenz im Frieden wie im Krieg durch eine straffe und kluge Führung und durch eine unerhört anständige Haltung unserer Bauern zum Besten des Volkes geregelt hat. Etwas ist noch ganz klar, das sei Ihnen, die Sie nun als neue Sturmdivision, die anderen, die Sie als neue Grenadierdivisionen, standhafte Grenadierdivisionen ins Feld ziehen, in wenigen Tagen oder in wenigen Wochen, sei Ihnen einmal ganz klar vor Augen geführt. Die Gefahr irgendeines Aufstandes des Untermenschen, die ist in Deutschland nicht gegeben. Die gibt es nicht. Denn das, was an Kriminellen und sonstigen Verbrechern in Deutschland da war, das haben wir von vielen nicht verstanden. Aber trotzdem planmäßig seit Jahren eingesperrt in die Konzentrationslager. Die viel verlästerten und vielfach unverstandenen als grausam abgelehnten Konzentrationslager. Die Judenfrage, die Frage des Juden, der Bacillus, der Herd für jeden Aufstand, der das Personal für jeden Soldatenrat stellt, ist in Deutschland gelöst. Wie gut das ist, wird mancher vielleicht erst heute, manch vielleicht erst am Ende des Krieges voll verstehen oder verstanden haben. Diejenigen, die 1918 als die Armee der Deserteure, der Spartakusleute, der Meuterer, der Drückeberger, der Front, das Rückgrat brachen, sind heute in den Lagern und verrichten nützliche Arbeit. Denn von vielen maßgeblichen Waffen, die die deutsche Wehrmacht, Heer, Marine und Luftwaffe in allen drei Dimensionen zu Angriff und Verteidigung braucht, wird bis zu ein Drittel von den Untermenschen in den Konzentrationslagern gemacht. Die Front kann also mit größter Sicherheit und mit freiem Rücken nach außen kämpfen. Und nun kommt das, was uns als Soldaten und uns als Offiziere in die Seele hinein beschämt und schmerzt. Ich sehe mich voll als einer dieser Soldaten an. Ich bin hier nicht Oberbefehlshaber geworden, als Reichsführer SS, sprechen wir die Dinge auch das ruhig offen aus, als Oberbefehlshaber eines anderen Wehrmachtsteiles, mit dem es in den vergangenen Jahren, dann allerdings von Monat zu Monat weniger, Konkurrenz und Reibung gegeben hat, sondern Führer hat mich zum Oberbefehlshaber gemacht. Als Gefolgsmann, als Soldaten und als deutschen Menschen. Als solcher und nur als solcher habe ich meine Aufgabe angetreten und übernommen. Und deswegen muss ich sagen, es schmerzt jeden von uns und jeder von uns findet es fast für unmöglich, dass ein deutscher Visier, ein deutscher Oberst seinen beschworenen Eid gebrochen hat und etwas tat, was selbst in den finstersten Zeiten bisher in der deutschen Soldatengeschichte nicht vorgekommen ist, die Hand gegen seinen obersten Kriegsherrn erhob. In dem Augenblick, als der Krieg in seine Endrunden getreten ist und als die Zusammenfassung aller Kräfte am notwendigsten war und ist. Wie alles im Leben hat jede böse Tat, die böse gemeint ist, ihr Gutes. Sie ist die Kraft, die dann letzten Endes einmal etwas Gutes gebärt. Wenn es für Ungläubige, Kleingläubige und Verzagte eines Beweises noch bedurft hätte, dass das Schicksal und dass der Herrgott das anders gewollt hat, und dass er diesem Adolf Hitler, den er dem deutschen Volk gesandt hat, bestimmt hat, seine Aufgabe zu vollenden und sein Volk zum Sieg zu führen, dann war es dieser finstere Tag, der 20.07. Wer hinterher diesen Raum gesehen hat, der stand wirklich da und sagte, das ist ein Wunder, dass aus diesem Raum irgendjemand lebendig herauskam. Ein Wunder, dass der Führer unverletzt herausgekommen ist. Da hat wirklich der Herrgott die Hand darüber gehalten. Nun darf ich auch hier ganz offen etwas aussprechen. Denn Sie kennen mich nicht. Und ich möchte alle Dinge zwischen uns offen klarlegen. Wenn ich vom Herrgott spreche, dann spreche ich und vom Schicksal und von der Vorsehung. Dann spreche ich das nicht hier, weil ich vor Offizieren der Armee spreche und weil ich das sonst im Leben nicht täte. Ich habe in der SS, seitdem ich sie führe, seit dem Jahre 1929, niemals einen Menschen geduldet, der Atheist war und nicht an den Herrgott glaubte. Ich habe niemals etwas zu tun gehabt mit der ganzen lieben Geistlichkeit und den ganzen Konfessionen. Um die Dinge und um diese Einrichtungen, da habe ich mich nicht gekümmert, das überlasse ich jedem Einzelnen. Da habe ich meine eigenen Gedanken darüber und ich habe mich bemüht, die SS aus all diesem Streit der Meinungen herauszuführen und herauszuhalten, um sie wie für viele andere Dinge im tiefsten Innern beständig und krisenfest zu machen. Ich habe aber niemals jemanden geduldet, der nicht an das, was über uns ist, das möge der eine Herrgott heißen, unsere Vorfahren nannten es Vralda, wenn sie es ins Hochdeutsch übersetzen, das Uralte oder den Uralten, in tiefer Ehrfurcht und in tiefem Respekt. Ein anderer mag es anders heißen, der nicht an das, was über uns ist, glauben würde. Denn ich halte Menschen, die sich einbilden, dass wir Menschen die Natur beherrschen, die halte ich für größenwahnsinnig. Wie sieht denn das aus? Wir wissen ganz genau, das müssten ja auch die Herren Atheisten wissen. Wir wissen ganz genau, wenn es der Vorsehung, wenn es denn dieser Natur, wenn es der einfiele, plötzlich einmal statt im April den Schnee schmelzen zu lassen, einmal im Mai und Juni noch weiterschneiden zu lassen. Dann stellen Sie sich einmal das vor, wir würden damit nicht fertig. In wenigen Wochen würde alles das, was wir modernen Verkehr, was wir moderne Zivilisation heißen, zum Erliegen kommen. In diesem selben Jahr, wo das passieren würde, würde die Hungersnot einsetzen. Wir würden zu primitivsten Verhältnissen zunächst zurückkehren, es würde eine Riesenauslese von dieser Natur in brutalster Form stattfinden, es würde noch 100.000 gestorben und eingegangen. Und wir, die Menschen, die wir glauben, die Natur beherrschen zu können, wir wären ganz erbärmliche kleine Bakterien und Geschöpfe auf diesem Weltball, die gar nichts dagegen machen könnten. Ich habe aus diesem und aus tiefster Herzensüberzeugung niemals daher geduldet, dass irgendeiner in meinen Reihen in der SS nicht an Gott glaubte und an seine ewigen Gesetze, die er diesem Weltall gegeben hat. Deswegen spreche ich vor Ihnen, genau wie vor meinen SS-Führern, von meinem Glauben, dass hier bei dieser Meintat eines Verkommenen der Herrgott die Hand darüber gehalten hat, dass dem Führer nichts zustieß. Erfreulich ist eine Tatsache, dass das Einzige, was uns als Soldaten versöhnen kann oder was uns einen Blick in die Zukunft gibt. Denn wir müssen uns darüber klar sein, dass das Volk über die Tat und über die Täter eine vernichtende Meinung hat. Das Volk versteht so etwas nicht. Denn in der breiten Masse des Volkes ist genau wie dem großen Chor, dem breiten Chor des deutschen Offizierskorps, die Treue zu Hause. Wir müssen uns klar sein, dass bei aller Anständigkeit des Einzelnen von uns, wir alle zusammen, und ich will Ihnen dabei als treuer Kamerad helfen, wir alle zusammen uns jahrelang bemühen werden müssen, den Fleck von unserem Schild herunterzubringen und dem deutschen Volk nicht durch Worte, sondern durch fortgesetzte Tat und Leistung, die wir ohne Propaganda, sondern tatsächlich nur in der Stille vollbringen, die Meinung beizubringen, dass der deutsche Offizier der Alte geblieben ist, als den man ihn einst kannte. Eine Voraussetzung für die Zukunft hat Gott sei Dank der 20.07. mit sich gebracht. Junge Generalstabsoffiziere waren die ersten, die in dem Wendlerblock ihre verräterischen Vorgesetzten verhafteten. Von sich aus. Es war eine Freude, wie die Bataillone des Heeres mit ihren Offizieren und Unteroffizieren und Männern wirklich wunderbar in ihrer Haltung gewesen sind. Als ich an diesem Tag oder am Abend dieses Tages nach Berlin flog, um im Auftrag des Führers die Verschwörerzentrale auszuheben, bin ich mit einem Vorsatz dorthin geflogen, der sich Gott sei Dank verwirklichen ließ und bereits verwirklicht hatte, zum Teil schon verwirklicht hatte. Es muss so sein, dass niemand eines anderen Wehrmachtteiles, niemand von Marine, niemand von der Luftwaffe, niemand von der SS oder Polizei hier die Bereinigung durchführt, das muss die Armee selbst machen. Und das muss das Offizierskorps selbst machen, denn sonst ist die für diese Tat zum inneren Ende dieses Offizierskorps und dieser Armee. Und Gott sei Dank, es war so, die Armee hat die Unwürdigen selbst erledigt und ausgestoßen. darf hier an ein geschichtliches, kriegsgeschichtliches Beispiel erinnern. Es ist gut, wenn man aus diesen Dingen der Vergangenheit, die wir zum Teil nicht gelernt oder zum Teil falsch gelernt haben, wenn man aus denen lernt. Es gab um die Jahrhundertwende des vergangenen Jahrhunderts, des 18. zum 19. Jahrhunderts, gab es im Jahre 1797 die sogenannte Kanonade von Valmy. Und dann gab es das Jahr 1806 mit der allgemein bekannten Niederlage bei Jena und Auerstedt und mit der unverständlich schmachvollen Übergabe der Festungen. Es war nicht nur ein veralteter Körper, der das tat, das war er nur zum Teil, sondern es war eine Clique, damals eine Freimaurer-Clique, die bei der Kanonade von Valmy die französische Sans-Culottenarmee, weil sie Freimaurerbrüder waren, laufen ließ, ihnen nichts tat, und die vollgefüllte Festungen, die voll armiert waren, mit dem Freimaurergruß ihren Freimaurerbrüdern den französischen Generalen übergaben. Verrat wirklich in der schlimmsten Form. Trotzdem gab es nach diesem Riesenverrat die Auferstehung. Es war deswegen, weil junge Offiziere, ein Scharnhorst, ein Gneisenau, ein Clausewitz und viele andere, die Stärke hatten und sich durchsetzten. Und weil es dann im Jahre 1807 eine Immediatkommission gab, die die Unwürdigen ausstieß und die Kraft hatte, rund drei Viertel der alten, berühmten, ruhmreichen friderizianischen Regimenter aufzulösen, wenn sie vorbeigefochten hatten. Die gnadenlos eine nicht mehr verdiente, beschmutzte Tradition auslöschten und damit die Gesundheit und die Kraft für die Zukunft hatten und fanden. Ich erzähle dieses geschichtliche Beispiel, weil man aus dem Auf und Ab, den Tiefen und den Höhen menschlichen und völkischen Lebens, und weil man gerade aus den bittersten Stunden preußisch-deutscher Geschichte und österreichisch-deutscher Geschichte am besten lernen kann. Ich habe die Überzeugung, dass es uns gemeinsam, besonders nun gerade diesen neuen Divisionen, die, wie ich Ihnen sagte, mit voller Absicht als neue Divisionen oder zusammen mit wirklich tadellosen und tadeligen alten Divisionen aufgestellt wurden. Mit alten Divisionen wie der 78. Sturmdivision, deren Schild und deren Waffenruhm rein und sauber geblieben ist. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir an uns selbst am allermeisten arbeiten. So wie wir die Offiziere sind, so sind unsere Männer. Noch nie hat das Wort des Führers so sehr gegolten wie jetzt, am Ende des 5. und bald im 6. Kriegsjahr. Immer noch, wo es tapfere deutsche Offiziere gibt, gibt es tapfere Grenadiere. Niemals noch hat der deutsche Grenadier seinen Offizier verraten und stehen gelassen, wenn der tapfer war. Ich möchte nun über einige Grundsätze sprechen, die ich Und aus dieser Erfahrung heraus kann ich ja das alles nur. Seit Bestehen der SS meinem Führerkorps vor Augen gehalten habe, immer und immer wieder, ob es in der Kampfzeit war, bis zum Jahre 33, oder ob es später war, oder ob es in der Waffen-SS ist, vor Augen gehalten habe. Ich darf hier eines einfügen. Seien Sie überzeugt, die Waffen-SS in ihren Divisionen hat für manche Leistung nicht nur als Grund, weil sie sehr gute Menschen sich ausgewählt hat. Die Menschen bei uns sind nicht anders, wie sie im ganzen deutschen Volk sind. Sondern ein erheblicher Faktor ist die Erziehung und ich glaube, das geglückte Bemühen, die ältesten und echten Traditionen deutschen Soldatentums, die gegolten haben, als die Zimmern und Teutonen ihren Marsch nach Italien antraten, die gegolten haben, als ein Heinrich der Erste die Ungarn schlug mit seinen ersten Reiterheeren, die gegolten haben, als die Hohenstaufen mit der Treue deutscher Ritter und deutscher Knappen ihr Weltreich aufrichteten, die gegolten haben, als die ewig junge und ewig jung bleibende deutsche Fußmannschaft, die deutsche Infanterie in den ersten Landsknechtsregimentern unter Frundsberg und Götz von Berlichingen ihre Siegeszüge antrat, die gegolten haben, selbst in der verworrenen Zeit des 30-jährigen Krieges, die dann die großen Soldaten in der preußisch-deutschen und in der österreichisch-deutschen Armee wieder lebendig machten und in die Form von damals gegossen haben. Wobei die Formen, die Dienstvorschriften und die Ausdrücke mit den Zeiten und mit dem Fortgang der Zeiten wechseln. Der Inhalt ewig gleiches deutsches ehrenhaftes Gesetz bleibt. Ein Satz, der in Deutschland damals bei der Hanse, dieser Vereinigung wehrhafter Kaufleute, in Westfalen über ihren Kontoren stand, der möge für uns alle die Richtschnur sein, oder eine Richtschnur sein. Auf Hochdeutsch lautete der: Ehre ist Zwang genug. Ich glaube, eine anständigere Devise kann man sich nicht wählen. Und den möchte ich diesen neuen Divisionen und vor allem im Offizierskorps geben. Wir haben manches angeblich als Tradition übernommen, was Feudalismus war. Wir haben in manchen Dingen entsprechend den Zeitläuften seit dem Jahre 1916 schon manchmal seit früher, seit der Jahrhundertwende um 1900, als wir reich und damit nicht besser wurden. Wir haben manche falschen Formalismen übernommen, haben es einreißen lassen, dass der Verstand, und zwar ein trügerischer und falscher Verstand, mit Rechnung und Abwägen, mit Zählen, Messen und auf der Waage wägen, einzig und allein den Ausschlag gab. Und dass wir vergaßen, dass die tiefsten Werte im menschlichen Leben, vor allem im Leben des Soldaten, nicht zu wägen sind. Nicht berechenbar und nicht messbar. Nämlich die Werte des Herzens, des Gemütes, deren Credo in Bezug auf Verstand manchmal dumm sein können, deren Herz aber viel mehr wiegt und viel kostbarer für die Nation ist, wie manchmal der messerscharfste Verstand eines, der kein Herz hat. Ich möchte einen Beweis aus den allerletzten Tagen, nämlich von dieser traurigen Erscheinung der vergangenen Tage, Ihnen vor Augen halten. Die Clique oben, Herr Höppner, Herr Beck und Herr Olbrich, die haben sich in einem völlig verrechnet. Sie rechneten, wenn wir uns dort oben hinsetzen, an diesen Fernschreiber, an diesen Befehlsapparat und drücken die Tasten, dann wird leblos die Maschinerie spielen und dann kann man damit eine Regierung übernehmen. Sie haben völlig vergessen, dass sie unter sich Menschen hatten und dass sie unter sich ein Offizierskorps hatten, das nicht aus rechnenden Maschinen bestand, sondern dass sie unter sich alte und junge Offiziere hatten, die sagten, was? Das geht gegen unsere Ehre. Wir brechen doch unseren Eid nicht. Wir können doch dem Führer nicht untreu werden. Wir können doch nicht feige die Waffen hinlegen. Da hat das Herz gesprochen und die Rechenmaschine setzte aus. Und so möchte ich Ihnen einige Grundsätze ans Herz legen und von Ihnen fordern, dass Sie bei Ihnen und bei denen, die Ihrer Erziehung anvertraut und Ihrer Führung anvertraut sind, zu Hause sind und als Sitte und als Gewohnheit gelten. Als erstes die Treue. Es gibt viele Dinge, die der Mensch im Leben falsch machen kann, wo er Fehler begehen kann, wo er unzulänglich sein kann. Es gibt viele Dinge und die kann man verzeihen und über die kann man hinwegsehen oder die kann man durch Ermahnung, durch Erziehung verbessern. Es gibt eine Tatsache, die kann im Leben niemals verziehen werden, das ist die Untreue. Denn die Untreue zerbricht jede menschliche Gesellschaft. Sie zerbricht den Staat, sie zerbricht die Armeen, sie zerbricht die Heere, sie zerbricht herunter bis zum kleinsten Körper, bis zur Kompanie, die Gemeinschaft. Und damit die Kraft, sich zu wehren und die Kraft anzugreifen. Ich möchte auch hier etwas ganz offen aussprechen. Ich erwarte von Ihnen nicht eine Treue, die sich buchstabengemäß an die Eidesformel hält, die sie mit den Lippen oder die einer dann mit den Lippen gesprochen hat. Sondern treu muss man im Herzen sein, gerade dann, wenn man glaubt, mit dem Verstand etwas anderes abwägen zu können. Dann muss die Treue sprechen. Und dann noch etwas. Es genügt auch nicht, wenn mir eine Familie sagt, ja, natürlich, unser Sohn ist Offizier, oder mein Mann ist Offizier, oder mein Mann ist Beamter, der hält natürlich seinen Beamteneid und seinen Eid, das ist selbstverständlich, ganz klar. Aber ich, die Frau, oder wir, die Eltern, nein, wir haben mit dem Staat oder mit dem Führer, mit dem gar nichts zu tun, das lehnen wir grundsätzlich ab. Da muss ich etwas sagen. Wenn es in einem Reich und in einem Staat üblich ist, greife ein Beispiel heraus, dass deswegen, weil ein Mann sich durch besondere Tapferkeit hervortat und das Ritterkreuz bekam, dass deswegen im Augenblick jetzt während des Krieges, wenn er fällt, die Frau, seine Kinder, seine Eltern, außer der normalen Fürsorge des Staates, eine besondere Fürsorge des obersten Kriegsherrn bekommen und ihnen angedeihen lassen wird. Wenn also, oder wenn es in einem Reich großzügig und anständig üblich ist, dass ich den verdienten Soldaten, so wie es heute bei uns schon festgesetzt ist, ob er Mann, Unteroffizier oder Offizier ist, nach dem Krieg seinen Erbhof gebe, und zwar keine kleinen Siedlungen mit 25 Morgen, sondern im Allgemeinen den Erbhofbauern seinen Hof mit 120 Morgen. Und zwar so, dass er es in einen Zustand bekommt mit Haus, Grundstück und Inventar, sodass er mit einer sehr zahlreichen Familie sorgenlos leben kann. Wenn ich also dafür, oder wenn es vorgesehen ist, dass später ein besonders tapferer Soldat oder Heerführer durch Dotationen des Reiches gelohnt und belohnt und ausgezeichnet wird, wenn es also in einem Reich üblich ist, dafür, dass einer aus der Sippe etwas Besonderes für das Reich tat, die Sippe zu lohnen, nämlich Frau und Kinder und all die nachher kommen, die er das erben, dann glaube ich, ist es nicht mehr als selbstverständlich, und auch das, was ich hier sagte, das Belohnen der Sippe ist germanisches Erbteil und germanische Gewohnheit, germanische Sippe, dann ist es ebenso selbstverständlich, dass wir von Familie und Sippe verlangen können, dass sie genauso bedingungslos und ohne Einschränkung zum obersten Kriegsherrn, zum Führer und zum Reich stehen, wie der Mann, der der Chef dieser Sippe ist, der der Vater dieser Familie ist, der sein Eid geschworen hat. Oder muss ich etwas ganz offen sagen. Offiziere, die nicht in der Lage sind, ihre Frau Gemahlin zu überzeugen und geistig zu führen, die auf Deutsch unter dem Pantoffel stehen, die wünsche ich nicht als Offiziere. Denn wenn einer zwei Mann nicht führen kann, dann soll er keine Kompanie oder kein Bataillon führen. Denn das kann er dann auch nicht. Kommen wir nun zum Zweiten. Der erste Grundsatz, der uns heilig sein muss, die Treue. Der zweite, der Gehorsam. Hier lassen Sie mich auch ganz offen sprechen. Beim Militär spricht man unendlich viel vom Gehorsam. Unbedingter Gehorsam, absolute Disziplin. Das Vokabular ist herrlich. Also wirklich wunderbar. Wir können uns gegenseitig bloß immer selbst gratulieren, was für feine Leute wir sind. Wenn man das genau ansieht, meine Herren, dann weiß jeder von Ihnen, alten Soldaten, dass so herrlich in der Wirklichkeit ja gar nicht ist. Der Lanzer muss gehorchen. Ja, der muss gehorchen. Ich habe die Entdeckung gemacht, dass leider sehr oft, je weiter es raufkam, der Gehorsam immer weniger wurde. Es wurde nie gesagt, nein, das tue ich nicht. Nein, das kennt die Formalität nicht. Das heißt, selbstverständlich zu Befehl. Dann wird aber eine Denkschrift verfasst oder es wird eine Meldung gemacht, dass man das und jenes nicht kann, weil der böse Feind das und jenes getan hat. Oder es werden Karten eingezeichnet mit Feindbild, dass man diese Linie nicht halten kann, weil nämlich drüben 4, 5, 6, 8 Verbände drüben stehen, wobei man in manchen Dingen, das kommt nämlich noch zu dem Punkt Wahrhaftigkeit, man sehr leicht mit manchen Begriffen umgeht. Bei uns ist eine Division Diese neuen Divisionen sind Divisionen mit 8000 Mann. Bayern Tito ist eine Division 2000 oder 3000. In vielen Meldungen habe ich aber festgestellt, dass es ganz kühn hieß, unsere Division wurde von einem übermächtigen Gegner angegriffen, nämlich von 5 Divisionen, Nummer so und so, so und so, so und so, so und so. Da haben wir sagen, entschuldigen Sie, es sind 10.000 Mann, ich auch. Gehorsam stelle ich mir so vor, dass jeder Befehl, auch wenn man ihn nicht gerne befolgt, ohne innere Einschränkung, ohne irgendein inneres Reservat, mit gutem Herzen und mit gutem Wollen, bedingungslos vollzogen wird. Ich sehe es als selbstverständlich an und erwarte es von all meinen Offizieren, dass jeder, wenn er einen Befehl bekommt und aufgrund seines Wissens eine andere Meinung von der Sache hat, dass er in der in soldatischer Erziehung üblichen Form seine Bedenken vorträgt und sagt, ich habe die und die Beurteilung der Lage, ich bitte darauf aufmerksam machen zu können. Der Vorgesetzte ist verpflichtet, das zu überprüfen. Und dann muss er zu einer Entscheidung kommen. Und die Entscheidung, die dann gefällt wird und in Form des Befehls herausgeht, die wird, wie beim alten Fritz, die Tradition wollen wir wieder haben, besinnungslos und bedenkenlos getan und durchgeführt. Und zwar, es wird der Befehl in dem Sinn durchgeführt, ohne jede Spitzfindigkeit und Ausrede, so wie ihn der Befehlsgeber wollte. Ich würde in jedem Fall, in dem ich hier keine Lauterkeit bei einem merken würde, würden die Kommandeure, wird jeder von uns sehr unangenehm werden. Etwas darf ich mit aller Offenheit auch sagen. Es ist ganz klar, je höher der Rang, umso mehr müssen wir gehorchen. Ich spreche es auch hier ganz offen aus. Von Ihnen hier in diesem Saal, am vorbildlichsten muss ich gehorchen, weil ich den höchsten Rang hier habe. Denn wenn ich das nicht tue, kann ich von meinen Untergebenen den Gehorsam nicht erwarten. Gehorsam ist eine Pyramide, die sich aufbaut. In dem Augenblick, wo ich nach oben den Gehorsam nicht gebe, im Augenblick zerstöre ich das, was unter mir ist. Denn den Ungehorsam, den ich mir leiste, können sich meine Untergebenen auch leisten. Dass das der Anfang vom Ende und das Ende selbst ist, das weiß jeder. Wenn er ruhig darüber nachdenkt. Ich glaube, es ist manchmal in diesem Krieg von manchen vergessen worden, was sie damit anrichtet. Und ich habe den Wunsch, dass von Ihnen allen in diesen letzten Jahren des Krieges, das wir vor uns haben, nach meiner Überzeugung, in diesen letzten 2 Jahren, dass hier auf diesem Gebiet nie mehr gesündigt wird, dass wirklich wieder gehorcht wird. Das Dritte, was ich verlange, ist die Kameradschaft. Die alte, echte, anständige Kameradschaft. Der Offiziere untereinander und vom Offizier zum Mann. Hier darf ich etwas sagen. Unser Mann ist im Großen und Ganzen, abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen, die es immer in der menschlichen Gesellschaft gibt, ist so anständig. Wir brauchen gar niemals irgendeine künstliche Schranke aufrichten. Ich glaube, feststellen zu können oder sagen zu können, dass in den SS-Divisionen der Gehorsam wirklich ein guter ist. Und glaube, umgekehrt feststellen zu können, dass wir viele, viele Schranken eingerissen haben. Bei uns spricht der Mann seinen Offizier nie mit Herr an. Und er spricht den Ansturmbannführer, Hauptsturmführer Und die Autorität und die Disziplin hat niemals darunter gelitten. Ich glaube, wir müssen sehr gute Kameraden sein. Ich erwarte von jedem Kompanieführer, dass er wirklich, und wenn er noch so jung ist, der Freund seiner Männer ist. Wenn der Mann eine Sorge zu Hause hat, wenn er hört, dass seinen Eltern die Wohnung abgebrannt ist, wenn er hört, sie haben ja auch ältere Männer unter sich, dass seine Frau krank geworden ist oder sein Kind, wenn er irgendwas Schlimmes hört, dass ihm irgendeiner geschrieben hat, zu Hause bei ihm wäre das nicht in Ordnung mit seiner Frau, dann erwarte ich, dass ihr Verhältnis zu ihren Männern so ist, dass der Mann zu ihnen kommt. Dass er ganz selbstverständlich zu seinem Kompanieführer und zu seinem Bataillonskommandeur kommt. Nicht, dass er irgendwie herumirrt oder dass er in seiner Dummheit sich dann ein oder zwei oder drei oder vier Tage von der Truppe entfernt. Meine Herren, damit ist es nicht getan. Und das gilt nun vor allem für euch, meine jungen Kompanieführer, die ihr genauso jung seid, genauso strahlende junge Leutnants und Oberleutnants, wie sie die deutsche Armee im Jahre 1918 hatte, als sie ausgeblutet war. Die braven jungen Leutnants, die Kompanien gegen den Feind führten. Wunderbar kämpften, aber selbstverständlich keine Lebenserfahrung haben konnten und nicht im Erziehen noch nicht stark waren, weil sie ja selbst viel an Erziehung noch mitmachen müssen. Und gerade von euch Jungen erwarte ich hier, dass ihr euch bis zum Äußersten zusammennehmt und den manchmal viel, viel älteren Männern, dass ihr die innere Autorität vor denen bekommt. Die äußere habt ihr durch das Aktenstück. Dass ihr die innere bekommt. Dass der wirklich sagt, das ist unser Kompanieführer. Zu dem kann ich gehen, der ist zwar jünger, aber zu dem kann ich gehen. Und dass euch hier keine Stunde reut, wenn man die Herzen seiner Männer führt, kostet das viel, viel mehr Zeit, als wenn man nur dienstlich führt. Und es ist furchtbar leicht, einem Mann, der nicht richtig zieht, den man sehr straff exerzieren, dann mal Tag eingesperrt, nächste Strafe, dann lassen Sie das einmal einen bockigen jungen Kerl, einen jungen germanischen Dickkopf mit 18, 19, 20 Jahren sein. Weil da ist gar keine Kunst, den zur Widersetzlichkeit so lang zu triezen, bis er widersetzlich wird, bis Sie ihn dann gerichtsreif haben, bis er dann endlich seine Strafe hat. Meine Herren, mit Kameradschaft hat das gar nichts zu tun. Und irgendeiner von uns, der so etwas täte, hat Deutschland gar keinen Gefallen getan. Er hat nicht forsch im altpreußischen Sinn die Disziplin der Armee wieder verbessert, sondern er hat Deutschland um einen jungen Menschen gebracht. Das kann man ganz anders machen. Dann nehmen sich die Zeit, es wird viel weniger ins Casino gegangen und es wird viel mehr bei den Männern gesessen. Dazu sind wir im 6., 5., 6. Kriegsjahr verpflichtet. Dann erwarte ich wohl was von der Kameradschaft. Kameraden haben einander nicht nur in angenehmer Beziehung, sondern auch in unangenehmer Beziehung die besten Freunde zu sein. Die Kameraden haben einander zu erziehen. Ein Offizierskorps, das in Ordnung ist, das erzieht einen Angehörigen dieses Korps, wenn der nicht ganz in Ordnung ist. Wenn er etwas macht, was man nicht wünscht. Weil er nicht darf. Oder wenn er unbelehrbar und unanständig ist, dann ist das der Offizierskorps nicht eine Ansammlung von Kollegen, die einen Kollegen nicht tun, sondern dann ist ein gesundes Offizierskorps eine Institution, die einen Unehrenhaften, der nicht hereingehört, ausstößt. Meine Herren, diese Dinge, die werde ich ja sehen. Genau wie ich es bei meinem Führerkorps ja auch sehe. In Gestalt Und das ist der Gradmesser in Gestalt der Gerichtsurteile. Es hat auch in unseren Reihen, in meinen Reihen der SS, Jahre gedauert, bis wir diese Grundsätze alle drinnen hatten. Das bekam ich am Anfang Urteile, wo man sagte, typisches Offiziersurteil, da hat wieder einer dem anderen nichts getan. Der kleine Mann sagt, da hackt eine Krähe der anderen das Auge nicht aus. Der kleine Mann wird bestraft und bei den Herren Offizieren, da gibt es eine Ausrede nach der anderen. Die schönste Ausrede, die ja der Mensch ja überhaupt zu Ausreden ungeheuer neigt und es sich dann so leicht macht. Die schönste Ausrede ist die, ja natürlich gehört der Mann bestraft zu sein, Schweinerei, was er gemacht hat. Aber das können wir unserem Rock nicht antun. Das können wir unserem Chor, unserem Regiment, unserer Division, dem Offizierskorps, dem wir angeln, dem können wir das nicht antun. Denn sonst wird das ja draußen publik, dass einer von uns das gemacht hat. Und dann sprechen die Leute darüber. Und das sind wir unserem Offizierskorps, sind wir das schuldig. Meine Herren, seien Sie versichert, die Leute sprechen so oder so. Glaube doch niemand, dass eine Schweinerei, Gott sei Dank, muss ich sagen, dass eine Schweinerei geheim bleibt. Glaube doch niemand, dass der gesunde Instinkt des Mannes, der unserer Führung anvertraut ist, denn der ist ja nicht gekommen, weil jeder von uns ein ganz großer Moltke ist oder ein ganz großer Heerführer und sagt nur zu dem, sondern der ist gekommen, weil er eben in die dritte, vierte, fünfte Kompanie eingeteilt wurde. Und das Reich und der Führer hat diesen Mann, dem Herrn Kompanieführer, dem Herrn Bataillonskommandeur, dem Herrn Divisionskommandeur, dem Herrn Oberbefehlshaber, befehlsgemäß anvertraut. Das Reich hat durch seine Befehle ihn unterstellt und hat ihn mir, hat ihn dir, hat ihn irgendeinem von ihnen anvertraut. Und da glaube niemand, dass dieser Mann, der uns anvertraut ist, dass der als einfacher Mann töricht ist und irgendetwas nicht sieht. Der hat einen unendlich gesunden Instinkt. Geheim bleibt eine Schweinerei, sei sie so oder so ohne diesen. Die Organisationen menschlicher Art in der Geschichte unterscheiden sich bloß durch zwei Arten. Die einen sind die dieser billigen, feigen Ausreden. Die sagen, nein, nein, da muss der Mantel der christlichen Nächstenliebe bezeichnenderweise darüber gebreitet werden. Oder das können wir unserem Rock nicht antun, das muss vertuscht werden. Und dann kommen so die Urteile heraus, der Herr Leutnant, der Herr Hauptmann haben 3 Monate Festung bekommen. Und der Mann, der das begangen hat, der hat 13, 14, 15, 16 Monate Gefängnis gekriegt. In der Ansicht, wenn für irgendeine Sache der Mann ein Jahr bekommt, dann bekommt der Herr Offizier 2 Jahre. Ebenso wie ich grundsätzlich eingeführt wissen will, den Gebrauch, den ich in der SS eingeführt habe, dass grundsätzlich, wenn etwas in der Trunkenheit geschieht, die Tat, die Strafe sich verdoppelt. Denn glauben Sie mir, es hat keine Mutter, es hat keine Frau dafür ein Verständnis, wenn es heißt, ja, ihr Sohn, der ist tödlich verunglückt. Die fuhren nach einer Beförderungsfeier, nach dem Kameradschaftabend, fuhren sie im Auto und da hat der Herr Hauptsturmführer, der Herr Hauptmann so und so, die haben schon zwar 20 Schnäpse getrunken, da setzten sich an Steuer und dabei verunglückten ihr Sohn, der Leutnant so und so und dann der Leutnant so und so und sind leider tot. Aber der Mann, der natürlich wegen Kraftfahrzeugvergehen wird er verurteilt, aber er hat mindernde Umstände, denn er war in Volltrunkenheit. Glauben Sie, das ist, wenn Sie einen solchen Sohn haben, es sind manche ältere von Ihnen, was werden Sie glücklich und befriedigt sein, wenn das da drin steht und sagen, also mein Sohn, das ist ein absoluter hoher Sinn seines Lebens, dass er durch einen besoffenen Kameraden zu Tod gebracht wurde. Dieses Opfer bringen wir furchtbar gerne. Was sind wir glücklich, dass er endlich um die Ecke ist. Und dann werden Sie unendlich befriedigt sein, wenn der Verbrecher, der das begangen hat, wenn der, weil er ein Herr Offizier ist, statt mit den entsprechenden Jahren Gefängnis bestraft zu werden, dann mit ein paar Monaten Festung auskommt, weil er nämlich in Volltrunkenheit gehandelt hat und gar nichts dafür kann. Ich stehe hier auf dem Standpunkt, wenn jemand mit dem Alkohol nicht umzugehen versteht, dann soll er den Alkohol nicht nehmen. Ich nehme ja auch einem Kind oder einem Knaben die Pistole weg, wenn er mit der Pistole nicht umgehen kann. Und mildernde Umstände ansaufen, das war, war etwas, was man in der allerschlechtesten Zeit der Deutschen Republik tat. In der deutschen Armee tun wir das nicht und in der SS tun wir es auch nicht. Und hier wünsche ich, dass wir in unserem Gerichtsurteil nicht zu dieser ersten Art oder in unserer Kameradschaft zu dieser ersten Kategorie gehören von Organisationen, die alles vertuschen, sondern dass wir zu der Kategorie von Organisationen gehören, die bei solchen Dingen barbarisch und rücksichtslos den Unfähigen oder nicht Unfähigen, sondern den Unwürdigen selbst ausstoßen. Ich wünsche, dass das Urteil hier von den Kameraden selbst gefällt wird. Dass die Kameraden sagen, nein, mein Lieber, du hast das begangen, das können wir uns nicht leisten, nicht vor dem Führer, nicht vor den Gefallenen und nicht vor unseren Männern. Dafür verlierst du Rang und Würde und dafür hast du ins Gefängnis zu gehen. So wünsche ich die Urteile und so wünsche ich die Kameradschaft verstanden wissen. Und ich glaube, auf die Dauer ist das der einzig gesunde und richtige Standpunkt. Nur dann, wenn wir in allen Dingen hart gegen uns selber sind, nicht Mitleid mit uns selber dauernd haben, nicht uns dauernd bemitleiden, wie hart wir es haben, dass wir in der Zeit leben, nicht mit uns bemitleiden, dass jetzt fünftes Kriegsjahr ist oder sechstes. Hier lassen Sie etwas einfügen. Das könnte ich noch angehen lassen für alle die, die nicht Berufssoldaten sind. Da kann ich es angehen lassen, dass da einer sagt, ach, verflucht, dass dieser Krieg so lange dauert. Obwohl von Jammern und sich selbst bemitleiden ist noch niemals im Leben etwas anders geworden. Damit verdirbt man sich nur selbst die Stimmung, verdirbt sich den Schwung, ändert gar nichts damit. Weil man schwächt einzig und allein die innere Kraft, mit der man einen solchen Krieg, wenn es Millionen von Menschen tun, siegreich zu Ende führen kann und rascher beenden kann. Bei Berufssoldaten und aktiven Soldaten habe ich kein Verständnis dafür. Überhaupt gar keines. Denn wir, die wir in unserer Jugend einmal den Beruf des Soldaten gewählt haben, es zwang uns ja niemand dazu. Und wir können doch auch für uns nicht gelten lassen, dass wir bloß deswegen dazugegangen sind, weil wir eine feine Uniform tragen wollten und weil wir im Ballsaal und weil wir im Theater und weil wir in der Gesellschaft die erste Rolle spielen wollten. Das weisen wir doch von uns. Sondern wir sind aus innerer Überzeugung Soldaten geworden, weil wir als Krieger und als Offiziere, als Führer von Kriegern, die Bereitschaft erklärten, in dem Augenblick, wo unsere Nation in Gefahr kommt, unser Leben dafür in die Schanze zu schlagen. Und ich nehme an, es wird das doch auch kein Spruch gewesen sein von uns allen. Die Bereitschaft erklärten gerne, wenn das Schicksal es fordert, den Soldatentod zu sterben. Wir haben diesen Stand gewählt. Und das Reich, der Staat, das Volk, und gerade in den letzten 10 Jahren der Führer, hat uns allen nicht nur Gehalt und sicheres Auskommen, sondern er hat uns Avancement, Ehre, Ansehen, denn wir waren der angesehenste Stand in diesem Deutschen Reich, hat er uns gegeben. Und als anständige Leute müssten wir geradezu froh sein, dass es schwierige Situationen in dem Krieg gibt. Den Blitzkrieger und Blitzsieger machen, das ist noch keine Dankabstattung. Das ist auch noch keine Bewährung. Die Kriegsgeschichte spricht niemals so sehr von den Blitzsiegen und von den schnellen Kriegen. Sondern sie spricht von den wenigen einsamen Großen und ihren treuen Heeren, die unter schwierigsten Verhältnissen und in aussichtsloser Situation standhaft, niemals verzagend die Treue und den Gehorsam im Herzen dann gesiegt haben. Sie spricht von einem Friedrich dem Großen, dem oft im Mund geführten und in seiner tiefsten Größe vergessenen, weil er in einem aussichtslosen Krieg die Größe hatte, durchzuharren und nach 7 Jahren den Sieg zu erringen. Wenn ich hier vor mir, wenn ich bei diesem Beispiel bleiben will, am Ende des 5. Kriegsjahres eine Division oder 2 Divisionen so wohl ausgestattet mit tüchtigen jungen Offizieren, mit tüchtigen Kommandeuren sehe, dann muss ich sagen, für uns ist es ja noch gar keine Bewährung. Wenn ein Volk am Ende des 5. Kriegsjahres solche Divisionen personell und bei allen Kummer, den sie im Einzelnen haben und den ich kenne und den wir verbessern werden, auch materiell ins Feld zu schicken, das ist noch keine schwierige Situation. Darf ich aus der Kriegsgeschichte etwas nachholen? Im Jahre 1762/61 begann die Not bereits. Da hatte der alte Fritz nicht mehr genügend Geld und das Soldnehmen bei ihm war zu gefährlich, sodass er nicht mehr genügend Mannschaften nach seinen großen Schlägen, die in seinen verschiedenen großen Niederlagen bei Kolin und bei Kunersdorf erlitten hatte, dass er seine Regimenter richtig auffüllen konnte. Und viele und gerade die besten seiner Offiziere waren tot. Und da hat dieser geniale Geist, dem das Lesen philosophischer Werke oder das Pöblieren, wie es hieß, das Siedeln seines Landes, weiß Gott, und das Bauen von Bauwerken, weiß Gott, näher gestanden hätte, da hat der niemals nachgebend befohlen, es werden die Gefängnisse in Preußen geöffnet. Das Landstreichervolk der Gefängnisse wird in die Bataillone eingestellt. Und dann hat er den preußischen Gutsbesitzern und den preußischen Adel, die viel geblutet hatten, ihre 2, ihre 3, ihre 4 Söhne schon verloren hatten, aber die Knaben mit 15 und 14 und 16 Jahren durch Stelzfüße aus den Garnisonsbataillonen vom Hof abholen lassen und hat sie exerziert und zu Junkern ausgebildet, und mit diesen Knaben hat er die Verbrecherkompanien führen lassen. Und im Jahre 1763, das letzte Bataillon, das auf dem Schlachtfeld stand, war ein preußisches. Fragen Sie nicht, wie es innen ausgesehen hat. Aber es wurde nicht nachgegeben. Aber es wurde durchgeführt. Es wurde nicht kapituliert. Und hier, wir in unserer Situation, wir können nur aus diesen großen Beispielen der Kriegsgeschichte lernen. Nenne ihn ein anderes. Warum ist Radetzky in der österreichischen Kriegsgeschichte ein so großer Mann? Weil eine völlige Rutte, ohne Stiefel, ohne Sohlen, ohne Gewehr, ohne Sold, eine Armee übernahm, die all das nicht hatte, was selbstverständlich war. Weil er sie nach wenigen Monaten durch seinen Willen, und dieser Wille soll jeder Einzelne von euch haben, diesen Willen soll jeder Einzelne von euch haben, durch seinen Willen dann zum Siege führte. Oder warum ist der Prinz Eugen, der Reichsgeneralfeldmarschall, ein so großer? studiert die Kriegsgeschichte so, wie sie wirklich war, ohne Phraseologie. Weil in 20 Jahren Kriegen, von Kriegen, im Südosten des Reiches gegen die Türken und im Westen gegen die Franzosen, niemals ein vernünftiges Heer in der Hand habend, durch seine Tapferkeit, die Tapferkeit seines Herzens, weil er durch seine Kameradschaft, seine Stärke, seine Seelenkraft, weil er es immer durchgebissen hat und dann zum Siege führte. Und so verlange ich Treue, Gehorsam, Kameradschaft, den Chorgeist, die Härte gegen uns selbst, niemals uns bemitleiden, verlange, dass wir als Berufssoldaten stolz und dankbar sind, dass wir eine Gelegenheit haben, jetzt in der Krise des Krieges und jetzt in den Endrunden dieses Weltkampfes uns bewähren zu können und dem Vaterland, der Nation, unseren Dank abschlossen zu können. Das wird das Vierte, was ich verlange, ist Pflichterfüllung und Leistung. Hier darf ich auch an älteste Tradition erinnern. Die früheren Ernennungsurkunden der alten Armeen, die waren ganz eindeutig abgefasst. Es hieß, ungefähr im Sinne nach, ich erwarte, dass er seine Pflicht tut. Und dann will ich ihm ein wohlaffektionierter König und Kriegsherr sein. Die Pflicht, die stand in Deutschland immer vorne. Und sie steht heute vorne. Bei vielen, vielen, vielen Tausenden dieses deutschen Offizierskorps. Es ist bloß notwendig, dass wir diese Erkenntnis der Pflicht noch einmal heilig in unserem Herzen auffassen. Dieses Wort Pflicht, das keine Sprache der Welt sonst kennt. Sie können es kaum übersetzen ins Englische und kaum übersetzen ins Französische. Das ist eben Deutsch. Und zur Pflicht gehört Fleiß. Hier muss ich ganz offen sagen, ich habe manchmal in diesem Krieg und an manchen Stellen die Pflichterfüllung und den Fleiß im Offizierskorps vermisst. Ich darf auch hier den Wahrheitsbeweis dafür antreten. Und ich hoffe nur, wir können es alle miteinander hoffen, dass die Kriegsgeschichte uns nicht den Streich spielt, einmal die Beweise auf den Tisch zu legen. Nämlich in Gestalt von recht unangenehmen Luftbildaufnahmen. Wenn einer herginge, ein Kriegsgeschichtler, und die Luftbildaufnahmen der deutschen und russischen Stellungen vom Don zum Donetz, zum Dnieper, Dniester und so weiter, jeweils in einem Buch einander gegenüberzustellen, meine Herren, dann schneiden wir miserabel ab. Das Urteil, dass dann die Kriegsgeschichte und dass dann die nach uns kommen über uns, das Offizierskorps fällen werden, ist miserabel, ist unter allem Hund. Ich habe diese Luftbildaufnahmen in Dutzenden und Dutzenden Fällen gesehen. Sie konnten blind sagen, russische Stellung, deutsche Stellung. Wenn der Russe in einer Stellung war, das wissen Sie, die alten Ostkämpfer alle. Nach 4, nach 6, nach 8 Wochen war Einstellungssystem, Graben an Graben, wie bei den Maulwürfen war das. Und bei uns, da war so ungefähr der Herrenmensch, der arbeitet nicht. Da hatten wir einige Schützenlöcher. Nun können Sie mir sagen, ja, die Männer haben nicht gegraben. Meine Herren, wir sind uns doch darüber klar, die Männer tun das, was wir befehlen und was wir vormachen. Und wenn die Herren Offiziere zu bequem und zu pflichtvergessen in dem und jenem Abschnitt waren, dass Sie ein Stellungssystem anlegen ließen und wenn Sie zu bequem waren, das, was Sie im Weltkrieg gelernt hatten als Leutnant, nun als Kommandeure durchführen zu lassen, dann gibt es dafür keine Entschuldigung. Selbstverständlich, der Mann gräbt nicht, der buddelt nicht gerne nachts, der schläft nachts lieber. Da erwarten meine Herren Kompanieführer und meine Herren Kommandeure, dass Sie nachts mit draußen sind. Dass allein wenn der Alte da ist und er mal zu dem und zu jenem ein nettes Wort sagt und zu dem und jenem erklärt, mein Lieber, wenn du hier fleißig gräbst, sparst du dein Blut und das Blut deiner Kameraden. Der Mann versteht ja dann, das muss zum Herzen gehen. Sie müssen so stehen, dass Sie zu vielen Ihrer Männer du sagen können. Es muss in Ihren Kompanien so sein, dass wenn der Alte zu einem Sie sagt, das ganz faul ist. So herzlich müssen Sie mit den Männern stehen. Und dann muss wirklich, erwarte ich, eine Gewandtheit da sein. Gewandtheit, dass die das letzte Weib, der letzte Mann, der in dieser Gegend ist, der gräbt mit. Ich habe es einige Male bei meinen Fahrten an der Front Herren gesagt, ich sehe nicht ein, warum wir gegen die Damen des russischen Volkes höflicher sein sollen, wie es der Russe selbst ist. Der lässt die Weiber ja graben. Die bauten ja einen MG-Stand viel besser wie bei uns mancher Pionieroffizier. Brauchen Sie ihm bloß sagen, MG-Stand, dann wurde das geschaufelt. Aber wenn man da nicht dahinterher ist, von selber tun sie nicht, die kommen nicht und sagen, Herr Offizier, dürfen wir einen MG-Stand bauen? Und der Lanzer kommt nicht. Der Bäcker von der Drosskompanie, der kommt nicht und sagt, ich bewerbe mich dringend darum, dass ich mal einen Graben ausheben darf. Sondern meine Herren Offiziere, auf den Offizier kommt es an. Hier muss ich sagen, erfordert eben das 5. und 6. Kriegsjahr mehr wie alles bisher. Ich erwarte, dass Sie mich auch hierin nicht enttäuschen. Sie, das Führerkorps und Offizierskorps in den neuen Divisionen, Sie überhaupt, das ganze Offizierskorps, wie es hier ist. Ihr Alten nicht, ihr Jungen nicht. Es ist ganz klar, und ich darf bitten, dass darüber nicht lamentiert wird, nämlich über, das haben wir ja ausgemacht miteinander, dass wir über Selbstverständlichkeiten nicht jammern. Es ist ganz klar, dass jeder militärische Vorgesetzte sich heute um mehr kümmern muss, als wie er sich im Krieg im Jahr 39 gekümmert hat. Der Divisionskommandeur muss sich kümmern herunter bis zu den Bataillonsführern und Bataillonskommandeuren, manchmal bis zu den Kompanieführern. Denn ich kann Ihnen ja nur den Erfahrungssatz bei meinen SS-Divisionen sagen. Bei uns wurde im Durchschnitt in den letzten eineinhalb Jahren, hatte ein Kompanieführer im Durchschnitt seine Kompanie nicht länger wie höchstens 12 Wochen. Dann ging er ab durch Tod oder Verwundung. Und ein Bataillonskommandeur, wenn der 4 Monate, also 16 Wochen, sein Bataillon führte, dann waren wir glücklich. Es war also immer so, gerade wenn der seine ersten Erfahrungen gesammelt hatte, als junger Kompanieführer mit 20 Jahren, wenn er im Friedenjahr mit 20 Jahren einen Zug unter einem erfahrenen Kompaniechef von 28 Jahren führte, von 30 Jahren, was sicherlich zu alt war, aber 28, 26, 28 darf er ruhig sein. Also wenn man gerade die ersten paar Wochen oder die ersten paar Monate, wenn der junge Kompanieführer Erfahrung gesammelt hat, dann kommt er weg. Das wird bei Ihnen ja nicht anders sein, wie es bei uns ist. Folglich ist die Notwendigkeit, die Folgerung daraus, dass der höhere Vorgesetzte, dass die Kommandeure bis weit herunter sich um Kleinigkeiten kümmern müssen, um die sie sich früher nie kümmern mussten. Und wir wollen uns aber eines einig sein. Es gibt hier überhaupt keine Tätigkeit, von der ein Offizier auf seinem soldatischen Gebiet sagen könnte, dazu bin ich zu gut, dazu bin ich zu vorrehend. Ein Stabsoffizier tut so etwas nicht. Furchtbar nett. lasse ich gerne wieder gelten im Jahr 47. Jetzt nicht. Und wenn wir uns als Stabsoffiziere oder wenn wir uns als Offiziere darum kümmern müssen, wie der Mann seinen Affen packt, weil der Unteroffizier kein alter Unteroffizier mehr ist und es ihm nicht mehr richtig beibringt. Und wenn wir uns darum kümmern müssen, wie die Latrine gebaut ist, völlig gleichgültig. Wir kämpfen für Deutschland, wir sind Deutschlands Offiziere, uns ist die deutsche Jugend anvertraut und dafür auf dem Gebiet gibt es überhaupt nichts, was einer von uns nicht tun könnte. Die Unsitte wollen wir niemals einreißen lassen. Das heißt, habe ich bereits angeordnet. Sie sagen, Herr Offizier, wem haben Sie es angeordnet? Ach, Herr Oberst hat dem Herrn Major, dem Herrn Hauptmann, Herr Hauptmann, dem Herrn Leutnant, Herr Leutnant, Herrn Feldwebel, damit die Zwischenstufe ja nicht übersehen ist, und der teilt den dümmsten Gefreiten ein. Nein, sondern es werden in diesem Stadium viele Dinge von Offizieren getan, die im Frieden ein Unteroffizier machen würde. Und es ist praktischer und bequemer für alle Teile und vor allem ist es ein größerer Nutzeffekt für Deutschland, wenn mancher Höhere von uns sich um Kleinigkeiten kümmert. Denn dann wird vielleicht die Kompaniefront nicht durchbrochen und weil sie nicht durchbrochen wird und weil die Herren Offiziere sich um alles gekümmert haben, wenn die Männer zum Beispiel sehr müde sind, dann sind die Herren Kommandeure draus, die schlafen dann auch nicht. Dann wird die nicht durchbrochen, dann braucht man nicht einen Einbruch abriegeln, dann kostet das kein Blut, dann wird auch nicht die Division durchstoßen und dann wird nicht vielleicht anhand dessen, weil an einer Stelle einer bequem war und sagte nach HTV so und so, brauche ich das nicht. Meine Herren, die einzige wirklich ewig gültige HTV, die für alle Verhältnisse gilt, ist das strengste Pflichtgefühl, das Sie in Ihrem deutschen Herzen tragen müssen. Das ist die HTV, die für alles gilt. Ich glaube, wir haben uns hier verstanden. Ich glaube, ich brauche hier nichts mehr hinzuzufügen. Das Fünfte, was ich verlange an Grundsätzen, ist Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Auch hier wollen wir oft miteinander sprechen. Es ist nicht gesund und gut, wenn man sich im Lauf von Jahren da und dort eine Phraseologie angewöhnt, die man italienisch oder romanisch nennen könnte. Das ist sehr grob ausgedrückt. Wenn ich so etwas sage, sage ich nie etwas. Ich glaube, das Gefühl werden Sie jetzt bereits haben, um irgendeine Schärfe hereinzubringen oder um irgendjemand zu kränken. Sondern ich sage das als deutscher Soldat und als Ihr Oberbefehlshaber, um all das auszumerzen, was uns bisher geschädigt hat, gelähmt hat und was uns nicht zur vollen Entfaltung brachte. Wir wollen es uns angewöhnen, wenn eine Kompanie durchbrochen wird und davonläuft. Das wird es im Krieg immer wieder einmal geben. Dann wollen wir niemals der Kompanie bescheinigen, dass sie sich befehlsgemäß abgesetzt hat. Sondern wollen wir ganz klar im Regiment aussprechen, die so und so viele Kompanie ist davon gelaufen. Und wenn der Kompanieführer noch lebt, dann wird der vor das Gericht gestellt und verliert sein Achselstück. Und die Kompanie wird wieder an den Feind geführt, bis sie ihre Stellung wieder hat und bis sie ihre Ehre wieder geholt hat. Wir wollen nicht uns Dinge vorlügen, die nicht stimmen. Wenn ein Stützpunkt sich übergibt, dann wollen wir nicht erzählen, er hat bis zur letzten Patrone und Kartusche gekämpft und wurde dann überwältigt, sondern wollen wir ganz klar im Regiments- oder Divisionsbefehl ausdrücken, der Feldwebel so und so, der Unteroffizier, der Kompanieführer so und so, hat feige sich übergeben und seine Soldatenpflicht verletzt. Viel besser, als wenn wir das bemänteln. Zu dieser Wahrheit uns selbst gegenüber gehört auch die Selbstverständlichkeit, dass wir jedem Einzelnen und jedem einzelnen Truppenteil die Waffen Ehre lassen, die er beanspruchen kann. will Ihnen ausdrücken, wie ich das meine. Wenn also zu unserer Division, der Sie angehören, eine Nachbardivision ein Bataillon abgibt und dieses Nachbarbataillon für das Bataillon der Nachbardivision erringt einen Erfolg, dann hat nach oben gemeldet zu werden nicht die 1033. oder 1850. Division hat das gemacht, sondern wird gemeldet, dass der 1850. Division unterstellte Bataillon der so und so vielten Grenadierdivision hat den Angriff durchgeführt und hat Erfolg gehabt. Wenn Sie Bataillonskommandeur von dem anderen Bataillon sind, grimmen Sie sich in der Seele. Für Ihre Jungs, die gefallen sind, die verwundet sind, für sich selber und für Ihre lieben Kameraden, wenn Ihnen für den Gang, diesen Kampf und Todesgang, wenn Ihnen dafür der Ruhm genommen wird. So ist der Mensch, er ist nicht anders, es ist gut, dass er so ist. Wir wollen hier absolute Anständigkeit. So wie sie seit ehedem in der deutschen Soldatenschaft üblich war, die wollen wir gelten lassen, sonst nichts. Keine Formalismen, die uns vielleicht recht geben. Weil jemand sagt, das Bataillon ist ja der 1850. Division unterstellt. Also, ist ganz richtig, wenn im Wehrmachtsbericht heißt, die 1850. Division hat das gemacht. Das mag buchstabenmäßig richtig sein, ihr Herz, ihr Inneres, was Sie wirklich denken als deutscher Mensch, das sagt dazu nicht ja. Ich erwarte absolute Wahrheit in jeder Meldung. Seien Sie auch eines überzeugt. Das wird von oben bis herunter so sein. Ich kann auch hier aus den Erfahrungen bei mir sprechen. Ich hatte selbstverständlich auch Verbände, wo zunächst sehr gut gemeint der einzelne Kommandeur sagte, tja, die sind sehr knapp mit allen Sachen, wir wollen mal etwas mehr angeben, was wir brauchen. Wollen wir angeben, wenn wir 1000 Mann brauchen, wir brauchen 3000. Mal ein bisschen vorhalten, die geben uns ohne dies bloß weniger, dann kriegen wir vielleicht 1000. Das hatte zur Folge, nachdem man ja die einzelnen Pappenheimer genau kennt, und sagt, der schreit immer. Dem seine Meldungen, der hält vor, stimmt nicht, kriegt gar nichts. Und andere, da wusste man, wenn der meldet, ich habe 27 Pack erobert, dann sind die erobert, wahrscheinlich stehen 30 da. Oder wenn der meldet, ich brauche 500 Mann Nachersatz, darunter 20 Zugführer, dann weiß ich oder wusste ich, der braucht die bestimmt. So schnell wie möglich kriegt er sie raus und wenn ich 100 dazu tun kann, tue ich dazu. Weil ich weiß, der meldet das Minimum dessen, was er braucht. Sehen Sie, Anständigkeit, das ist nun einmal ein immanentes Gesetz. Ist letzten Endes doch am besten. Denn auf die Dauer wird die Anständigkeit doch belohnt. Nun komme ich kurz, nachdem ich Ihnen, möchte sagen, für unseren inneren Aufbau des Korps, des Offizierskorps und der Armee, die Gesetze gesagt habe, die ich von Ihnen erwarte, möchte ich etwas dazwischen schalten, eine kurze Beurteilung des Gegners. Denn auch das muss nüchtern, dieses muss nüchtern. Ohne Glaube, das hat mit dem Glauben nichts zu tun, sondern nüchtern, objektiv und verstandesmäßig geschehen. Der Russe, der Erste, den ich beurteilen möchte. Ein Volk von wahrscheinlich 180, wir nehmen aber in unseren Berechnungen lieber 200 Millionen Menschen. Wir können bei ihm annehmen, dass er 15-16% seiner Bevölkerung ausgehoben hat, besagt bei 200 Millionen Menschen rund 32 Millionen. Wir wissen von ihm, aus seinen eigenen Angaben und aus unseren sehr kritisch betrachteten Berechnungen, also an der unteren Grenze, dass er am Anfang dieses Jahres 18 Millionen Menschen durch Tod und Gefangenschaft verloren hatte. Wir können uns also errechnen, dass er zwischen 12 und 14 Millionen Menschen als Soldaten noch hat. In dieser Zahl ist alles einbegriffen. Alles Heer, Marine, Luftwaffe und die nicht zu knappe NKWD. Ist auch einbegriffen eine recht interessante Armee, die am Kaspischen Meer aufgebaut hat. Und der gegenüber in Irak eine ebenso interessante englische Armee mit 20 Divisionen steht. Meine Herren, das wirkt sich nicht heute, nicht morgen aus. Es ist gar keine Veranlassung, an ein Wunder zu glauben, dass uns der liebe Gott das plötzlich ganz billig schenkt, weil wir es sind. Sondern es ist eine nüchterne Feststellung und es kann daraus etwas für uns recht Nützliches eines Tages entstehen. Die nüchterne Feststellung, die ich nachher ja auch noch treffen werde, dass diese herrliche Koalition Russland, England, Amerika, dass die keineswegs einig ist und dass die mehr Reibungsflächen wie Gemeinschaften hat. Das sei einmal gleich von vornherein gesagt, weil wir Deutsche dazu neigen, entweder zu über- oder zu unterschätzen. Wir überschätzen sehr oft die Schwierigkeiten, die wir selbst haben, sei es nun auf dem Gebiet der Partisanen. Ich weiß, wie viele Partisanen die Russen haben, die auf der drüben Seite haben. Erstens in Massen von Deserteuren, zweitens in der dem Russen nun einmal eigenen Art. Der ist ein geborener Räuber, der ist ein geborener Bandit. Studieren Sie doch russische Geschichte. Es hat überhaupt keinen Zeitpunkt gegeben in der russischen Geschichte. Auch im Frieden, im Sowjetreich nicht. Wo nicht gewisse Gebiete, nämlich die Pripet-Sümpfe, wo nicht im Kaukasus, ein ständiger Bandenkrieg war. Das gab es nie anders. Wir waren es bloß nicht gewohnt. Weil wir uns darüber aufregen, wenn, sagen wir mal, in Stuttgart oder in Karlsruhe oder in Berlin, wenn einer einbricht. Das finden wir in unseren geordneten Verhältnissen kolossal merkwürdig. Da drüben ist das die Regel. Das ist so eine Art primitive erste Staatsform. Außerdem können Sie ja etwas sicher sein. So ganz untätig sind wir bei dem drüben ja auch nicht. Und gegenüber dem Kollegen, der drüben in Moskau den Bandenstab hat, da gibt es einen Kollegen hier herüben. Wir setzen denen auch die Köpfe drüben ab und organisieren nun und schmeißen Waffen ab und geben denen Funksprüche und die geben uns. Das ist alles nicht so, dass wir sagen, nur wir haben das furchtbar, furchtbar und die drüben sind wunderbar. Bei denen drüben wird noch mehr mit Wasser gekocht wie bei uns. Kann ich Ihnen auch etwas sagen? Es ist, glauben Sie ja nicht, mein ganz anderes Kapitel, dass nur wir Schwierigkeiten und Schweinereien mit der Etappe haben. Es ist das hocherfreulich, die Engländer und Amerikaner haben noch eine schlechtere Etappe wie wir. Die ist noch miserabler. Nämlich die haben noch die ganzen Juden drinnen. Es ist also nicht so, ich meine das bloß hierbei eingefügt, dass man, und das ist jetzt bei der Betrachtung des Russischen notwendig, dass wir den Russen so allmählich als Gespenst, das Panikwirkungen ausübt, ansehen. Dabei müssen wir uns darüber klar sein, und hier ist Wahrheit immer das Beste, dass die Divisionen, die jetzt durchbrochen wurden, bei der Ereskop in Mitte und dann bei Lemberg, absolut von einer gewissen Russenpanik erfüllt sind. Und dass der Russe mit seinem T-34 absolut überbewertet wird. Ich kann Ihnen hier ein Beispiel ein komisches, aber sehr trauriges Beispiel einer sehr netten Heeresdivision sagen, die prima beisammen war und ist, die bei so Rückzugsgefechten sich einen T-34 angelacht hatten und den ließen sie vorausfahren und nannten, das ist unser Quartiermacher. Dem fuhren die ins Dorf herein, schwupp, haute alles ab, T-34, und die hatten wunderbar neue Quartiere. Das ist herrlich, dass es so eine Division gibt, mit solchen Jungs, die so prima beisammen sind. Tief betrüblich aber, dass die genau wissen, wir können da in die Gegend fahren, da haut alles ab. In diese Situation werden sie zum Teil hereinkommen. Und hier, meine Herren, gibt es nur eines, dass jeder von ihnen seinen Verband, seine Kompanie, sein Bataillon eisern zusammenhält. Jeder Zersetzung gegenüber immun macht. Dass ihre Männer innerlich gefestigt werden und dass der Russenschreck innerlich überwunden wird. Dass unseren Männern klar gemacht wird, was ist denn der Russe? Es ist doch ein solcher Widersinn, dass jeder Frontsoldat, der vom Osten kommt und wirklich ein Kerl ist, der sagt, dieser Russe, das ist ja so ein mieses Zeug. Die Infanterie taugt nicht. Das sind so billig eingekaufte Soldaten, die in den Dörfern, die wir geräumt haben, da holen sie den letzten Knecht da heraus. Gehen noch, manchmal nur Mantel, manchmal überhaupt noch kein Gewehr. Setzen auf den Panzer und fahren dann durch. Oder, dass man mit Recht sagt, ja, unsere Linien sind so dünn, sie sickern durch. Sie können etwas sicher sein. Diese Division und die nächste und die übernächste. Das sind die ersten Raten, die ich an die Front schicke. Und ich habe mit diesem Auftrag, das Heimatheer zu führen, vom Führer auch den Auftrag bekommen, die gesamte Intendantur, die gesamte Verwaltung der gesamten Armee zu reorganisieren. Sie können sicher sein, der Strom an die Front, der wird jetzt nicht mehr versiegen. Und wir werden nie im Überfluss leben. Dazu hat der Krieg zu viele Menschen schon gekostet. Aber die große Klage, wir sind so dünn, dass der Russe durchschicken muss, die wird in absehbarer Zeit einmal zum Verstummen kommen. Das wird meine Aufgabe sein und die werde ich erfüllen. Meines Erachtens kommt es beim Russen, der wirklich totalen Krieg führt und mit einer Brutalität ohnegleichen den letzten Mann an die Front treibt und der etwas für sich hat. Er hat eine Menschheit eingeordnet, der er jeden Tag und jeden Tag durch diese politischen Offiziere, die er hat, klar macht, warum sie kämpft. Der Russe hat notwendig, sie anzulügen bis zum Letzten. Er lügt sie an, aber diese Lüge wird täglich 2 und 3 Stunden vom Offizier, vom Politruck, vom Kompanieführer, den Männern eingetrichtert. Er wird keinen Moment geistig aus dem Zügel gelassen. Deswegen ist der Gegner so gefährlich. Es verbindet sich asiatische Brutalität mit einer jüdischen Weltanschauung und mit europäisch von uns in Europa abgelernten Organisationsbegriffen. Deswegen ist der gefährlich. Wir sind in dem Augenblick, in dem wir überlegen, wie wir 1941 überlegen waren, meine Herren, wenn Sie innerlich überlegen sind, und wenn Sie Ihren Mann innerlich überlegen machen, das liegt nur an Ihnen, an Ihrem Innern. Es ist auch beim Russen so, dass in dem Augenblick, wo wir ihn stoppen werden, wo wir standhalten werden, das werden wir, dass es sich ausrechnen lässt, wie lang er diesen Krieg noch führen kann, offensiv führen kann. Denn auch beim Russen geht die Menschenzahl und das Blut aus. Nun komme ich zum zweiten Gegner, zu England. Ein Volk mit 42 Millionen. Überaltert. Es hat nicht die russischen Zahlen. Also viel älter wie das russische Volk in seinem Altersaufbau. Mit viel kleineren Jahrgängen. Mit einer begrenzten Menschenmenge. Deswegen mit einem begrenzten personellen Potenzial. Ein Volk, das sehr ungern Krieg führt, bei dem es eine Unzahl von Menschen gibt, vor allem der oberen Schichten, die dort führen, die sich fragen, ob dieser Krieg einen Sinn hat, weil darob das Empire verloren geht. Ein Volk, das außerdem ohne jede Propaganda sehr solide seit 6-7 Wochen unter dem Schuss der V einfliegt. Wobei zu überlegen ist, mit der V1 beschießen wir 25% des englischen Volkes. Auch der schwerste Luftangriff auf Berlin dauert 2 oder 3 Stunden und er trifft 5% des deutschen Volkes. Dieser pausenlose Luftangriff in Feuerschlägen und Einzelschüssen, der über 24 Stunden am Tag dauert, trifft dort ohne Warnung 25% des englischen Volkes. Die Zahlen, die mir aus x Nachrichtenkanälen aus den letzten Wochen bekannt sind, sind die, dass wohl bis Anfang Juli die Zahl der Toten in London 100 bis 120.000 Menschen betrug. Klar ist, dass dem Engländer sehr viele systematische Vorkehrungen, die er als großer Schematiker, der ist nämlich noch bürokratischer wie wir, getroffen hat, im Nachschub und in der Berechnung, Generalstabsberechnung, dass die ihm restlos durcheinander gekommen sind, denn London ist nun einmal der größte Hafen, von dem aus der Nachschub der Güter zum Invasionskopf gehen sollte. Weiter ist feststehend, dass von den 80 Verbänden, die England hat, über 40 Verbände bereits im Brückenkopf drinnen sind. Und dass ungefähr 6 Divisionen, vielleicht sind es etwas mehr, aber 6 wissen wir, in London und Südengland zum Aufräumen hat. Gegenüber den Schäden, die in der Stadt und auf dem Lande sind. Dass also früher oder später die Invasionskarte und die Invasionstrümpfe ausgespielt sind. Die 41 Divisionen im Brückenkopf, die stehen fest. Und der Engländer wäre kein Engländer und wäre außerdem auch natürlich kein Soldat, wenn er für diese Armeen nicht einen Nachschub hätte oder Divisionen zum Auswechseln. Es wird vielleicht noch eine zweite Landung im Süden, es kann vielleicht auch noch an einer anderen Stelle eine kommen. Aber meine Herren, das ist alles begrenzt. Wenn diese begrenzten Dinge einmal ausgespielt sind, dann kommt für die die große Frage, was nun? Für Amerika gilt etwas Ähnliches, wobei bei Amerika noch dazu kommt, sie sind viel größer als England mit 130 Millionen Menschen. Der Hauptgegner von denen ist nicht Europa, sondern der Hauptgegner ist Japan und das Kampfgebiet Stiller Ozean. Eines ist völlig klar, die drei Alliierten, von denen ist keiner des anderen Freund. England und Amerika, nicht mit Russland. England auf die Dauer nicht mit Amerika. Es sind, wie ich vorher schon sagte, mehr Reibungen wie gemeinschaftliche, auf die Dauer gesehen, gemeinschaftliche Ziele. Früher oder später wird von den dreien einer ausscheren, weil er den Krieg nicht mehr für sinnvoll hält und weil das Volk dieses Gegners den Krieg nicht mehr durchhält. Und früher oder später ist damit dann die Koalition zerbrochen. Die Mehrgegnerschaft vorbei und damit der Krieg für uns gewonnen. Es ist die einzige Frage, dass das deutsche Volk, und das wird es ganz selbstverständlich, sondern dass die Armee, dass vor allem das Offizierskorps, denn diesmal, das sagte ich schon, kommt auf uns an der Front an, die Heimat lässt uns nicht im Stich, dass wir nicht 5 Minuten vor 12 müde werden, sondern dass wir wirklich bis 14:45 weiterkämpfen. Ich habe Ihnen diese Gegnerbeurteilung und Lagebeurteilung gegeben. Ich sage Ihnen von vornherein, erwarten Sie nicht das geringste Wunder. Das, was ich Ihnen zeigte, das sind die Entwicklungsvoraussetzungen für ein Ende oder für das Ende. Das können Sie nicht in einem Monat und nicht in einem Vierteljahr erwarten. Wann das kommt, das wissen wir nicht. Wir wissen lediglich, dass es jetzt menschlich absehbar und nicht mehr unabsehbar ist. Mit Wundern wird einem auf dem Gebiet, wo man durch die Tat etwas tun kann, nichts geschenkt vom Schicksal. Außerdem ist das gut so. Weil es wäre das Schlimmste für uns gewesen, wenn wir im Jahre 1940 nach dem Blitzsieg den Krieg hätten beenden können. Wir wären innerlich größenwahnsinnig geworden und reif damit für einen baldigen Untergang. Wir hätten all die Schwächen, die in uns selbst waren, in all unseren Organisationen, die hätten wir nicht erkannt. Und drüben im Osten wäre drohend der Russe gestanden und hätte vielleicht ein Jahr später uns kaputt gemacht. Ich glaube, es wird heute kaum einer mehr ein solcher Narr sein, dass er sagt, ja, der Russe hätte uns doch nie etwas getan. Da kann man sagen, Sie haben völlig recht, der Stalin hat die Panzer überhaupt nur zum Spielen gebaut. Und die Armee, die haben die überhaupt bloß aufgestellt, damit sie Sandkasten spielen können, Kriegsspiele machen. Und die politische Erziehung der Armee gegen die Kapitalisten des Westens, die haben die nur getan, weil sie sonst überhaupt keine, vor Langeweile gar nicht wussten, was sie tun sollten. Sondern auch hier lehrt die Geschichte uns wieder. Dieses Europa hat zu gewärtigen, dass alle paar Jahrhunderte spätestens ein Angriff aus dem Osten oder Südosten kommt.